Eine Kutte trägt der Mönch von Pödefi aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Eine Kutte trägt der Mönch von Pödefi. Eine Kutte trägt der Mönch, dazu eine Glatze. Bei den Mädchen, bei den Frauen, ist er nicht am Platze. Einen Rock trägt der Student, wie er sich auch mühe. Bei den Mädchen, bei den Frauen, ist's für ihn zu frühe. Und ein Wams trägt der Husar, tut er's auch nicht gerne. Von den Mädchen, von den Frauen, muss er zur Kaserne. Einen Schafpelz trägt der Hirt, der ist zu beneiden. Lebt bei Mädchen und bei Frauen herrlich und in Freuden. Ende von Eine Kutte trägt der Mönch von Pödefi.